Letztlich schufen sie jedoch eine neue, monströse Umverteilung des Reichtums von den Tropen in die westliche Hälfte Europas sowie in die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada. Sie veränderten die tropischen Landschaften bis zur Unkenntlichkeit und hinterließen vielen heutigen Staaten schwierige Herausforderungen für den Naturschutz. Außerdem legten sie die Saat für Rassendiskriminierung und Gewalt, die in den vielen europäisch-amerikanischen Gesellschaften auch im 21. Jahrhundert noch andauern. Als nächstes wollen wir uns neue historische, archäologische, paläoökologische und anthropologische Forschungsarbeiten ansehen, mit denen man der Frage nachgegangen ist, wie die tropischen Wälder zu Kronzeugen dieser neuen Weltordnung geworden sind. In ihnen lebten Millionen Afrikaner, die aus ihrer Heimat West- und Zentralafrika vertrieben wurden, als lokale Raubzüge und die Nachfrage der Europäer nach Arbeitskräften den transatlantischen Sklavenhandel in Gang brachten. Bestimmungsorte für die verschleppten, versklavten Menschen waren ebenfalls tropische Wälder. Sie wurden zurückgedrängt, als die wachsenden Zuckerrohrplantagen mit ihren Monokulturen, insbesondere in der Karibik und Südamerika, massive und immer größere Auswirkungen auf die Umwelt der Neotropis hatten. Als sich später die Weltmärkte für verschiedene tropische Pflanzenprodukte stabilisierten, waren die tropischen Wälder Schauplätze verschiedener Entwicklungen. In Brasilien wurde die Latexproduktion aus dem Regenwald an andere Orte verpflanzt. Indien musste seine eigene Baumwolle zurückkaufen und in Myanmar rodeten die Bauern ganze Flussdeltas, um weitläufige Felder für Reis anzulegen, den sie in die westliche Welt transportierten und so die immer ungleichere Verteilung des globalen Reichtums befeuerten. Landschaften, die zuvor die Heimat tropischer Wälder gewesen waren, lieferten jetzt Tee, Kaffee, Kartoffeln und Bananen, die in immer mehr europäischen und amerikanischen Küchen bevorratet wurden. Die nun folgende Geschichte handelt davon, wie die Welt, die wir heute kennen, aus den Tropen hervorging. Und es ist auch die Geschichte von Menschen und Pflanzen, die dabei zusahen. Es ist die Geschichte von versklavten Menschen, Arbeitern, Kaufleuten und Kolonialreichen, die eine sich rapide wandelnde wirtschaftliche und kulturelle Welt erlebten und sich darin zurechtfinden mussten. Aber auch eine Geschichte der tropischen Pflanzen, die heute unsere Schränke füllen oder zu den Reifen unserer Autos und Fahrräder werden. Sie zwingen uns, uns mit den Ursprüngen von mangelnder Nachhaltigkeit, Klimawandel, Artenverlust, politischen Konflikten, Kriegen und Rassismus auseinanderzusetzen, globalisierten Problemen, mit denen im 21. Jahrhundert nicht nur die tropischen Staaten konfrontiert sind, sondern unsere ganze Welt. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts nahmen Archäologen im Vorfeld des Baus einer neuen U-Bahn-Linie in Mexico City Ausgrabungen am Hospital Real de San José de los Naturales, heute San José de los Naturales Royal Hospital, aus der spanischen Kolonialzeit vor. Dabei entdeckten sie ein Massengrab mit sterblichen Überresten von Menschen. In vielen Fällen handelte es sich um Angehörige indigener Völker. Man hatte sie bestattet, nachdem sie den Krankheiten erlegen waren, die sich nach der Einwanderung der Europäer rasant ausgebreitet hatten.